an jedem Tag zusammen für den Schlaf der neue Aufruhr. Rheinwacht! Zusammen sind wir stark, zusammen an jedem Tag, zusammen für die Schlacht der neue Aufruhr. Rheinwacht!